euch naht und gießt behutsam und gemacht heiße Milch nach und nach in die Wanne. Sind ihre Tücher parfümiert und gekrempt ist das Shampoo schon angerührt. Nach Rezept zuerst den Cognac, dann das Ei, auf jedes Glas jeweils drei. So verlangt sie es. Unsere Kaiserin soll sie fliegen, denn sie fliegen statt der Fröschen, statt sich in die Schafe fliegen einzumischen für den Ehemann. Auch die Erzherzogin findet das sehr vernünftig. Das Erdbeermus ist für die Haut. Ich fang schon an, sie zu massieren. Hier für den Teller das Sauerkraut. Man muss die Brauen retuschieren. Hier kommt das Kalbfleisch ins Gesicht. Leg es in dicke Schicht auf die Wange. Das Rosenwasser wunderbar. 6 Stunden muss man sie frisieren. Das macht die Augen hell und klar. Sie lässt sich täglich mal Likör. Der Fleisch, auf den sie mittags trinkt, muss bitte so Kaiserin, ich muss Sie sprechen.